Tablets I Believe. Ziemlich neu. Wie gesagt, jede Stunde ein Gewinnspiel und der normale, ganz normale Wochenendstress mit meinem Freund. Ihr kennt den? Den größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Na Peggy, Frau von L, das meinst du doch auch, oder? Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Das meine ich auch, ja. Dann grüße ich natürlich noch alle Blondies und stellvertretend die Kelly. Ich sage immer noch Kelly 2000 zu ihr. Hallo Kelly. Kelly, was gibt's Neues? Was ist der Spruch des Tages? Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Yay! Schon geht's los! Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Am Freitagabend. Und der Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Skateboard, City Surfen, Skateboard, komm und fahr mal mit. Alle wollen das eine. Regenbogen, alles okay. Bei uns. das Programm, das euch gefällt. Das ist schon was. Ganz neue Neuro Caps. 22:21 Uhr. Kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel nach Schwämmer. Und bei meinem Freund gibt es wieder. Oje, da gibt es wieder Unruhe. Ja? Was ist Guten Abend, Familie. Willkommen zur ersten jährlichen Bandi-Finanzkrisen-Gipfeltreffen-Konferenz. Oje. Und was geht da ab? Krisenkonferenz, Israel, ne? Ich weiß jetzt, was mich die ganzen Jahre zurückgehalten hat. Das sind wieder wir. Ich wette, er hat wieder einen Plan, was sich in Zukunft ändert. Ich hätte dich vor Jahren killen sollen. Das ist jetzt zu spät, Elf. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, it's only Charlie 2000 and right on, baby! Wow! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 Party Time on the Road. Und zwar, heute Abend sind wir in Heitersheim, das ist südlich von Freiburg, nähe Augen. Da werde ich nachher mal kurz hinrufen. Dann morgen Samstag zum einen Herbolzheim Open Air. Und Tübingen, da sind wir im Zirkuszelt, im Kulturzelt in Tübingen. Kommende Mittwoch wieder Music Point in Augen. Donnerstag, 1. August, Spielberg, nähe Karlsruhe. Im Festzelt, Donnerstag, am 1. Und nicht vergessen, Samstag, 3. August. Weil am Rhein. Und Oberwinden im Festzelt. Ilzachtal. Und Weil am Rhein. In Weil am Rhein kostet Eintritt 12 Mark. Einlass 20 Uhr. Dann gibt es anschließend noch eine After-Hour. Und zwar in der Schweiz. Im FNK Actionraum Bell Areal Eiserstraße in Basel. Enjoy the show, tell what we make and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power and listen, we are the greatest. On the road, on the road again. This is the Mobile Road Show. Der Geheimtipp. five, the beat goes. So, dann gönne ich tausende von Grüße nach Hockenheim. An alle, die da kampieren und schon da sind. El, die müssen wir jetzt begrüßen. Auf geht's! Heute Nacht, angefacht von den Flammen der 10.000 Kerzen und verschiedenen Cheeseburgern, werde ich wieder siegreich sein. El, nicht du, Schummi, soll siegreich sein. Nicht du, wir müssen doch den anfeuern. Ja, das habe ich auch vor. Ja! Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Bank. Hier geht's ans Wochenende. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei Charlie 2000. Echt ein Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Achtung. Zündung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. 6, 2, 3. Jetzt geht's los. Jetzt stelle ich wieder ein paar Zusammenschnitte vor und fünf Interpreten werden gesucht. Disco Sensation 01388000. Seid ihr bereit? Okay. Countdown. Auf los geht's los, go! Silberne Schick. Ja, hier ist immer noch unser Gewinnspiel. 0138 8000. Der als erster 500 Bretten weiß, bekommt eine CD. Aber was ist schon eine CD nach Java? Mitmachen ist alles. Disco Party. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Da müsst ihr doch 5 zusammenbekommen haben. Ich bin Al Bundy. El, du hältst dich jetzt zurück. Gerade hier bei Charlie. El, halt. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Bin ich extra wegen dir hierher gekommen, du funkst mal dazwischen da. Quatsch nicht, du würdest für ein Stück Käse und einen halben Cracker herkommen. Es ist Freitagabend, es geht's Wochenende. Lass mal gucken. Ich habe jetzt in der Leitung. Nachschau mal, ich bin in Elsass gelandet, die Corinne. Stimmt das, Corinne? Ja, genau. Grüß dich in Weißenburg. Super! Wunderbar! Let's go! Power Radio. So, im Laufe des Abends nehmen wir noch die Top 100 durch, was da Neues gibt. Nach Schwimmer. Und da gibt's was Neues. El, komm, wir grüßen mal alle, die da sich jetzt zugeschaltet haben. Ey! Ich erkläre Charlie 2000 offiziell zum Bandi. Ey! Ich den Vereinigten Bandi ruf. Den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Sie, nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Nighthawk mit Helge Haller. Sonntags von 22 Uhr bis Mitternacht bei Radio Regenbogen 101,1. Ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Das haben wir gleich volle Stunde. Da gibt es natürlich wieder Aktuelles. Und dann bin ich nämlich anschließend gleich wieder da. In der nächsten Stunde werden wir mal über die Erziehungsmethoden meines Freundes unterhalten. Ne? El, mach mal ein Beispiel. Also Kelly, du musst in der Schule bleiben. Das ist wichtig für deine Zukunft. Na, sieh mich an. Also hätte ich keinen Schulabschluss, dann wäre ich, vielleicht bin ich kein gutes Beispiel, aber... Du bist echt kein gutes Beispiel als Schuhverkäufer, El. Und wie ist das mit deinem Sohn gewesen? Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Das sind die Erziehungsmethoden von meinem Freund, ne? Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier. In der Nacht stellenweise Nebel, Tiefstwerte um 13 Grad, kaum Niederschläge. Tagsüber nach Auflösung von Nebel und Hochnebel heiteres bis wolkiges Wetter. Im Süden kann es einzelne Wärmegewitter geben. Die Höchstwerte erreichen im Schwarzwald 22 Grad, am Oberrhein 24 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag, schwülwarm mit Unterschauer und Gewitter. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Wir kommen wieder. Das kann so laut sagen. Pause, Pause, Pause. Radio Regenbogen 101,1. Um 23 Uhr. Die Zeit 23 Uhr und 4 Minuten. Und hier ist noch der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Der meldet keinerlei Störungen. Weiterhin gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Charlie, es geht jetzt weiß ich's. Du musst ein Verwandter meiner Frau sein. Aber nur über 100 Ecken, du. Hey, von denen habe ich bisher noch keinen aufrecht laufen sehen. Kelly, komm. Kelly, sagst du, komm. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Ja. Der Spaßstart ins Wochenende am Freitagabend. Das ist es vom Game. Ich will jede Menge Spaß. Und mein Lieder mit. Schlag auf Schlag, jede Woche, jeden Freitag bis tief in die Nacht. Freitagabend schrill, schräg, gnadenlos komisch. Das war doch ein Riesenspaß, nicht? Schnauze, Furztüte! Gleich 23:09 am Freitagabend. Hallihallo, wer sich zugeschaltet hat. Und hallihallo nach Hockenheim. Wie war das? Was hast du gerade gesagt? Ich hatte dich eingeladen. Nach Weil am Rhein, am übernächsten Samstag, wirst du nicht kommen. Ich hab's mir überlegt und ich kann nicht zu deiner Party kommen. Ja, komm, ich hab mich voll drauf verlassen. Gefällt's dir nicht bei mir? Deswegen und weil es tödlich ist, sich mit dir zu zeigen. Das zahle ich dir heim. Was ist Techno? Bum bum. Bum bum. Bum bum, kenn ich nicht. Obo? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Leo! Leo! Leo! Leo! Eibuch, du bist jetzt 41 Jahre. all together. Verwirrt man eine Blondine nach Drummer? Hm? Gar nicht. Die werden schon so geboren. Ich bin noch nicht fertig, blondinmäßig. Warum hat die Blondine aufgehört, die Pille zu nehmen nach Tremor? Ganz einfach, sie fiel immer wieder raus. Nein. Oder, wisst ihr, warum das die Blondinen die Pille nehmen? Da wissen sie immer genau, was für ein Wochentag das ist. Hey. Aber jetzt reicht's hier. Kenny, was meinst du dazu? Derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. 21:17 Uhr. Ein Wahnsinns-Power-Powerplay. Keiner macht dich mehr an. Chris tonight. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey guys, any of you want to do that? Anyone feel the right? It's only Charlie 2000 and right on there. Wow! So nach dem Mai, hier sind die Termine von Charlie 2000. Party Time on the Road. Da versuche ich eine Leitung hinzubekommen. Und zwar heute Abend sind wir in Heitersheim, südlich von Freiburg. Open Air mäßig. Dann morgen Samstag Herbolzheim. Open Air! auf dem Wiesengelände des TV. Außerdem sind wir noch morgen am 27. in Tübingen im Kulturzirkuszelt. Am Mittwoch, am kommenden City Beach Halle wieder in Music Point in Augen. Das kostet Eintritt übrigens nur 5 Mark. Und am Donnerstag, 1. August, Spielberg, nee, Karlsruhe, weil Bonn festhält. Und am Samstag, 3. August, Weil am Rhein. In der Eissporthalle Weil am Rhein. Die Techno- und Hausparty. 21 Uhr, 12 Mark Eintritt. Und am gleichen Tag, am 3. in Oberwinden, Ilzachtal, im Festzelt. Übrigens für Weil am Rhein gibt es extra für die Schweizer Hauptschwitz eine After-Hour. Und zwar im F&K-Actionraum im Bell Areal Eiserstraße in Basel. We have power to listen. We are the greatest on the road. On the road again. Aber erst geht's mal nach Weil. Da sehen wir uns natürlich. Da bin ich auch selbst natürlich da. Stehe auch vorne selbst. On the road again. On the road again. This is the Mobile Road Show. Power Radio. Everybody, everybody, shake your body. Let's go. Shake your body. Everybody. King Tut's tune. Let's do it now. Mehr Action, mehr Power. Felicita. Gleich nachher haben wir wieder unser nächstes Gewinnspiel Nachtschwärmer. Aber Kelly, wie war das? Du hast mir gerade was erzählt. Du möchtest zum Film oder wie oder was? Erzähl mal, ja? Ich geb's auf. Was denn? Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Schlimmer als der Tag, an dem dir aufging, dass die große Bürste im Bad nicht für die Zähne ist? Ja, Kelly, ha? Und? Ja, wie war's dann? Du hast dich vorgestellt und dann? Aber der Kerl ist echt blöd. Der hat mich 30 Mal umziehen lassen, bevor er sich entschieden hat. Ja, und was waren die Kriterien? Ich bin perfekt dafür. Da. Hier. Blond. Gebildet. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Kelly, das ist halt so, wenn man nicht lesen kann, dann ist das ein Problem. Everybody on the floor. Aha. Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau Business. 23 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen, wünschen weiterhin gute Fahrt und gute Unterhaltung. Am Abend, Radio, am Freitag, Radio, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking! Sperrt ganz schnell eure Muttis rein, dann fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor. Herzlich, hallo Nachtschwärmer! Pump it up, DJ! Pump it up, King! ¿Dónde están los siento las piernas? Jetzt wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Übrigens, unsere Faxnummer, das habe ich ganz vergessen. 0621 3375 266. Wer mir was faxen möchte? Ja, ja, was? Wow! Achtung! In der Breite. All systems go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Come on. Yes. immer noch unser Gewinnspiel. Radio Ringbogen, Gewinnspiel. Hier sehen wir noch unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten aus diesem Zusammenschnitt, der gerade läuft. Das sind wieder weit mehr als 5. Aber ich kann wieder nicht aufhören. Immer das Gleiche. Ich bin gerade die Faxe durchzugucken nach Drummer und da schreibt Fax eine: Ich bin der Andy Fei aus Kandersteg. Ich höre die Sendung zum ersten Mal. Kannst du mich ein bisschen aufklären? Wer ist denn Kelly? Kelly, Kelly, da kennt dich jemand nicht. Komm, Kelly, stell dich vor. Ohren sauber und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Nee, das muss ich nochmal sagen. Das haben wir nicht richtig verstanden. Kelly, jetzt nochmal, sag's nochmal. Ohren sauber und kein Quäntchen Hirn. Mach erst den Mund leer, dann sagst du es nachher nochmal. Oder Kelly, vielleicht hast du was von deinen Fähigkeiten. Kannst du was erzählen? Ha? Ha? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Richtig. Vielleicht weißt du zu Kelly, sie ist blond. Das hat an sich noch nichts zu bedeuten, aber sagst du, komm. Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Ah, nicht nötig, nicht nötig. You is a god, you is a dream come true. And I'll rock a bottom just a run after you. Oh. Oh. Oh. Hier sind wir noch unser Gewinnspiel. Ruft an, wer mitmacht. What a retail value. A lot of money, please. He's coming. He's coming. Sank. And you can count down the days. The big payoff. From the station that rocks the docks and shakes the lakes. Radio. So, bin ich gleich mal gespannt, was da rauskommt. Und Kelly, du hast dich jetzt schon vorgestellt. Wir wissen's ja. Ich lieb Komma, ich lieb Strich, ich lieb dich und ich lieb mich. Ja. Kelly ist schon gut. Das ist meine Schwester Kelly. Ja. Sie ist ganz besonders. Absolut besonders. Jetzt weiß jeder, dass du eine Liebe bist, Kelly. So. Gehen wir doch mal in die Leitung rein. Ich habe jetzt die Melanie. Melanie aus Leimen. Melanie, grüß dich. Hallo. Hast du Ferien? Ja. Seit dieser Woche? Ja. Wie finde ich das? Toll, ja? So, und jetzt noch 5 Interpreten von dir. Also einmal Shaky. Ja. Stefan Raab, Ace of Base, Erotic, Masterball und Fun Factory. Ey, du überrollst mich ja völlig. Yeah! Hey, hey! Alle anderen legen auf! Hey, DJ! Jetzt machen wir Spezial! Minutes, my engineer Jonathan E. at Master Control and I are gonna go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 3, 2, 1, here we go. Now. Insomnia Spezial. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Die Radio Regenbogen Sommertour 96. Fun-Olympiade. Präsentiert von Coca-Cola. Radio Regenbogen kommt wieder mit leckerem Langnese-Eis, kühlen Getränken, Superspielen und ein Wunschkonzert gibt's auch. Kleine Vereine, die sich stark genug für unsere fun-olympischen Disziplinen, wie zum Beispiel Riesenraupe oder Wasserstaffel fühlen, bewerben sich. Bei Radio Regenbogen, Postfach in 79013 Freiburg. Fax 0761 35 47 8. Und wer beim täglichen Olympia-Quiz im Programm von Radio Regenbogen mitmacht, kann einen Motorroller mit voller Montur gewinnen. Die Radio Regenbogen Sommertour vom 29. Juli bis 1. September. Hello? Y'all ready for this? This is the remix. This is the remix. Grüßt euch. So, jetzt haben wir gleich wieder volle Stunde. Dann werden wir wieder Aktuelles erfahren und dann bin ich natürlich gleich wieder da. Ja, El, wir haben jetzt gleich Mitternacht. Hä? Du. Oh, so eine Scheiße. Da findet doch schon mein Mitternachtswahnsinnsausverkauf statt. Das kannst du machen, aber nicht hier. Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Von wem? Hier hast du keinen Schuh... El, jetzt bitte. Jetzt so keinen Schuhladen. Jetzt pass auf, jetzt erlebst du alle Hässlichkeiten eines Mitternachtswahnsinns ausverkauft. Nein, jawohl. In ein paar Sekunden wogen die Fettmassen hier rein. Hilfe! Bis gleich, ey, du ziehst sie zurück mit mir jetzt hier. Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Nein! Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Kurz vor 24 Uhr, das Wetter von hier. In der Nacht stellenweise Nebel, Tiefstwerte um 13 Grad. Tagsüber dann nach Auflösung von Nebel und Hochnebel heiteres bis wolkiges Wetter. Die Temperaturen im Süden sind 24 bis 29 Grad, im Schwarzwald um etwa 22 Grad. Es kann auch zu einzelnen Wärmegewittern kommen. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag schwülwarm mit Unterschauer und Gewitter. Was in der Welt passiert und hier interessiert jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 24 Uhr mit Max Lehrer. Zeit 0 Uhr und gleich 3 Minuten. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir melden keine Störungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Mach dir jetzt bloß keine Hektik, yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik, yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Wahnsinn. Party, Party, Party. Hier kommt die Maus. Der nackte Wahnsinn. Hallo, Trevor. Oh, hallo, Partyfreunde. Hier kommt keiner raus, der nicht geheult hat. Das halte ich im Kopf nicht aus. Das ist ja peinlich. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Aus England. Jetzt bin ich leitungsmäßig gelandet in Heitersaal. Bin ich da? Ja, hallo Nachtschwärmer, grüßt euch. So, der nächste Song, der jetzt kommt, ist extra für euch. Extra für Heitersheim, Achtung! In the Midnight Hour! Und Refrain, seid ihr dann dran? Dann wollen wir was hören hier. Vor allem, wenn dann kommt more, more, more. Okay. Last night my little dancer came dancing to my door. Last night my little angel came pumping on the floor. She said, oh come on baby. Und jetzt aufgepasst. Here we go. Super. Nochmal. Hey, geht mal. mal voll die Party ab. Super. Grüß alle Blondies bei euch. Tschüss. Macht's gut. Ich schaue sie wieder raus. She don't like slavery. She won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me? Komm, El, lass auch noch einen Gruß ab nach Heidersheim, ne? Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Du fliegst raus. Los, wir schicken noch einen Song nach Heidersheim. Maximal überwältigen. Hi, Leute! Wochenende. Are you my name is... Ja, wer kennt denn? Der ganz neue Song von ihm. DJ Panda. Mal spielen wir kurz seinen ersten Top-Song an. Eh? Okay. I'm gonna be in a straight for night. I'm running through a desert street. Your loving smile is always on my mind. I'm walking around to the morning light. I feel that my brain so full of life. Now understand to be my virtual fly. Das ist DJ Panda. Und der Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Skateboard, sie surfen. Alle wollen das eine. Radio Regenbogen, alles okay. Bei uns am Baggersee, alles im Lot. Nur mit zwei im Unimo. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Das ist schon was. We will rave you. Vámonos. We will rave you. We will rave you. Sin miedo. We will rave you. We will rave you. Y todos. We will rave you. We will rave you. Vámonos. We will rave you. Was wird denn das hier? Und nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, Kerl. to feel the right power. The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! Jetzt machen wir nochmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar für Samstag, 27. also heute Abend. Zum einen Herbolzheim, Open Air. Und zwar auf dem Gelände des TV ist ausgeschildert. Dann in Tübingen, im Kulturzelt in Tübingen. Am Mittwoch. Music Point in Augen bin ich da und am Donnerstag, den 1. in Spielberg. Karlsruhe, Waldbronn ist das in der Gegend, im Festzelt am Donnerstag, den 1. August. Samstag, 3. August, Weil am Rhein. In Weil am Rhein Eintritt 12 Mark. Techno, Haus und Stimmungsparty. Mega Party, möchte ich schon fast so sagen. Und auch noch in Oberwinden am 3. Oberwinden im Festzelt Itzachtal. Festzelt. Ja! Anschließend nach Weil gibt es eine After-Hour, wer dahin will. F&K Actionraum. Bell Areal. Eisestraße in Basel. Aber erst geht's mal nach Weil in die Eissporthalle. Da lade ich ganz herzlich die Schweizer ein, dass wir endlich mal uns sehen. Das dürfte nicht allzu weit sein für euch. Und 12 Mark Eintritt, das zahlt ihr aus der Portokasse. On the road again. This is the Mobile Road Show. Nicht aus. Den Kerl haben seine Eltern wohl als Kind zu heiß gebadet. Anhalten! Alles total normal? Hier ist das Chaos vorprogrammiert. So, jetzt machen wir eine Tanzrazzia im Hass. Eine Hassrazzia, los geht's. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Mich wird mal interessieren, nachts mal, was abgeht im Hockenheim. Da sind ja viele, die da zelten und übernachten seit Tagen schon. Und heute Nacht werden ja immer mehr sein. Ich bin mir überzeugt, die ganzen umliegenden Rastplätze sind belegt von Schummi-Fans. Für die müssen wir doch stimmungsmäßig was tun. Ich überlege mir was mit meinem Freund L. L, wir müssen die Leute auffordern, glaube ich, dass die hier mal Radio Regenbogen alle einschalten. Ja? Und dass dann richtig so der lautstärkemäßig der Punk abgeht. Ha? Was meinst du? Komm, helf mir mal ein bisschen. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Danke für die Hilfe. Antic Digital Mars. Ich finde den Song so heiß. Apropos heiß, hier ist die Liste der Top 100 vor mir von Media Control. Platz 10, Alanis Morissette. Platz 10 auch letzte Woche. Dann Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Platz 9 geblieben. Get Down, Backstreet Boys, Platz 8, letzte Woche 6. Spring R&B, Platz 7 geblieben. Macarena, Platz 6, letzte Woche 4. Coco Jumbo, Platz 5 geblieben. No Mercy, Platz 4 von 3 auf 4. Dann hier Kelly Family. Das halte ich ja nicht aus. Von 0 auf Platz 3. I Can't Help Myself, Kelly Family. Insomnia, Platz 2 und Killing My Softly. Immer noch die Number 1. Auf Platz 3. Schau mal, also ich muss mich ja da zurückhalten. Aber ich. Okay. Doing. Null Uhr und 30 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice. Es liegen zurzeit keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt und gute Unterhaltung. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Immer freitags von 22 bis nachts um 2. Licht aus, Spot an. Wow. Der Wahnsinn geht weiter. Lasst uns die Sau rauslassen. Ja. Hey. Das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Radio Regenbogen. Ich finde es stinklangweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja! Fünf Interpreten. Und jetzt wird gespielt. Eins, zwei, drei. Los jetzt, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Und jetzt bin ich ein paar Jahre zurückgegangen. Mal sehen, ob wir das kennen. Ja, 0:35 Uhr, wir sind mit unserem Gewinnspiel. Und ich bin jetzt mal 50 Jahre zurückgegangen, musikalisch, dass es ein bisschen schwieriger wird. Hä? Alle, die heute Geburtstag haben, die gratuliere ich natürlich von dieser Stelle aus. Und ganz speziell grüße ich da und gratuliere dem Christian Pichler zum 11. Geburtstag aus Rheinstetten-Mörsch. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Nee, Andreas Pichler habe ich gefragt. Nein, er heißt Andreas. Oh, Kelly, heute laufe ich verliehen neben der Kappe. Der Andreas, der wird nicht 11, der wird 12, hä? Ist schon gut. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Danke. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Calling kann sich an diesen Song noch erinnern, Nacho, ne? Der ist auch rauf und runter gelaufen zu der Zeit damals. Ich würde sagen, das waren auch zum Teil die Vorreiter des Techno, diese Gruppe. Aber ich verrate den Namen natürlich nicht. Das werde ich nämlich jetzt gleich wissen. Ruf mich an, 01 38 8000. Kelly, du gehst jetzt ins Telefon. Aber pass auf, dass du den falschen Schalter hier drückst. Natürlich nicht. Auf dem einen steht an und auf dem anderen steht aus. Für wie blöd hältst du mich überhaupt? Kelly, ich habe da schon schlechte Erfahrungen bei dir gemacht. Bud, was sagst du dazu? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Natural Born Grooves, das heißt Groove Bird. Okay, so, 0 Uhr und 49. Ich habe jetzt in der Leitung die Kerstin aus Neckarsulm. Kerstin, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das ist ja wunderbar. Und jetzt wirst du mich noch mit fünf in der Bretten überfallen? Ja. Lass mal hören. Undercover? Ja. Die Prinzen? Die Prinzen, Undercover, das war Baker Street. Ja, gut, weiter. Snap? Snap, genau. Captain Hollywood? Ja. Und Right Said Fred? Ja! Das ist ja sagenhaft. Ich habe hier die besten Nachtschwärmer. Das halte ich ja im Kopf nicht aus. Hey. Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Ja, ja, genau. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps. Ready to race to you. These days are happy. Oh, happy day. Happy day. These days are Wer nichts gewonnen hat, legt bitte auf. Nächste Stunde geht's weiter mit Gewinnspiel. Jetzt will ich tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Sehr schön. Ja, dabei. Also gut, es geht los. Musik, Maestro. 1, 2, 3, los. We'll be right back. Emanuel Topp. 7 days on week. Here we go. Spezial. Kelly, Schatz. Kelly 2000. Kelly Blondie. Was ist denn? Hä? Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, heute Abend hatten wir es davon gehabt. Nachts schon mal. Kelly hat sich vorgestellt als Schauspielerin und ist natürlich... mich wundert's nicht. Durchgefallen. Kelly, komm, nimm's nicht so eng. Also mal ehrlich, was hat die, was ich nicht habe? Die sie genommen hat für dich? Kurz gesagt, das Problem mit deiner Schauspielkarriere ist, du bist beschissen. Ne, null. Für was du dich bewerben solltest, ist die Tussi, die sagt, solltest du unter 18 sein, häng bitte gleich auf. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Lieselotte in Rock, in Pop. Oder Lieselotte in Hip-Hop. Lieselotte von der Pfalz war eine Riesenfrau. Sie wusste, was sie tat und das ganz genau. Liedermacher, Texter und Komponisten aufgepasst. Radio Regenbogen und die Rhein-Neckar-Zeitung suchen den Lieselotte-Song zur 800-Jahr-Feier Heidelbergs. Lieselotte von der Pfalz, widmen Sie ihr einen Song. Demo-Tapes bis zum 20. August an die Rhein-Neckar-Zeitung. Stichwort Lieselotte-Song in 69117 Heidelberg. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blondine. Die kleine Blondine kommt in die Schule, Schulanfängerin. Am ersten Tag kommt sie so nach Hause mittags und sagt, Mutti, Mutti, stell dir vor, wir haben heute die Zahlen durchgenommen. Ich komme schon bis 10, die anderen nur bis 5. Mutti, woran kann das liegen? Sagt die Mutti, weiß nicht, vielleicht daran, dass ich eine Blondine... Nein. Nächster Tag, Mutti, Mutti, stell dir vor, heute haben wir das ABC durchgenommen. Ich bin schon bis K gekommen, die anderen... Nur bis C. Mutti, das liegt daran, dass ich eine Blondine bin. Nein, sagt die Mutti, auf keinen Fall. Nächster Tag, ganz aufgeregt. Mutti, jetzt weiß ich es ganz genau. Heute Mittag haben wir Sport. Die anderen, die haben noch gar keine Brüste. Dabei trage ich seit 2 Jahren einen BH. Mutti, das liegt jetzt garantiert daran, dass ich eine Blondine bin. Sagt die Mutti, nein, Schatz, das liegt daran, dass du schon 18 bist. Hey, oh. Danke, das rein. Und jetzt folgende Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal. Kurz vor eins das Wetter von hier in der Nacht. Stellenweise Nebel, Temperaturen um 13 Grad. Am Tage dann heiteres bis wolkiges Wetter. Kaum Niederschläge. Im Süden allerdings einzelne Wärmegewitter möglich. Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad in Tallagen. Im Schwarzwald etwa 22 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag schwülwarm mit Unterschauer und Gewitter. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Die Zeit 1 Uhr und gleich 3,5 Minuten. Und hier ist noch der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir melden keine Störungen, wünschen weiterhin gute Fahrt und gute Unterhaltung. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hier bin ich wieder. Ach, jetzt geht das schon wieder los, ohne Unterbrechung. Sag bloß, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Was hast du geglaubt, hä? Oh mein Gott, rennt! Was mache ich hier eigentlich? Bär! Bär! Action! You got me.

homosexuals. Maybe you all are homosexuals too. Let's say hello to my music guy, Scoy. Wir haben 1.16 Uhr. Und hier geht's volle Kanne ins Wochenende. Und der echte Nachtschwärmer, der wird um diese Zeit noch wacher. Ganz klar. Mich würde es interessieren, was da los ist. In und um Hockenheim rum. Vielleicht ruft mich mal jemand an. Von daher, wir wissen, was da partymäßig abgeht. 0138 8000. Erster Anrufer aus Hockenheim. Michael, grüß dich. Ja, hallo, guten Abend. Du bist dienstlich da, du bist vom Werkschutz. Jawohl. Du passt auf, dass der Schummi und so die Rennwagen nicht geklaut werden. Richtig, genau. Aha. Und jetzt habe ich dich gerade eben gefragt vorher, ob du was hörst oder von den Partys da. Na, was hast du gerade gesagt? Ja, da ist richtig hier in Bärenstark was los hier. Also das ist phänomenal, was hier drüben abgeht. Das kann man ja vorstellen. Ja. Hier zum Beispiel auf der rechten Seite, ca. 400-500 Meter von mir, da sind ca. 800 Camper auf dem richtigen Ackerstück. Die haben hier einen riesen Truck aufgebaut vom Marlboro-Team und die machen hier voll die Session. Das ist sensationell hier. Und die haben uns auch drin gehabt? Die haben euch auch drin gehabt. Yay! Das ist ja super. Michael, keine Vorkommnisse, hoffe ich. Nein. Viel Spaß noch. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Bitte ruf nochmal an, da sind wir jetzt alle wieder rausgefallen, weil alle auf einmal natürlich wieder angerufen haben. 0138 8000. Die heißeste Nummer.

Das machen wir ja ein Faithless Spezial. Insomnia. Für Nachtschwärmer. Ja, Faithless Spezial, extra für Nachtschwärmer. Das ist eigentlich die erste von Faithless, Salve Mia, aber die haben sie wieder auf Vordermann gebracht und jetzt ist sie wieder rausgekommen, klar. Jetzt nehmen wir nochmal die Termine von Charlie 2000. Heute Abend ist dran Open Air Herbolzheim. Auf dem Gelände des TV Herbolzheim. Heute Samstag, 27. Außerdem, da sind wir noch in Tübingen, im Kultur-Zirkuszelt in Tübingen. Allen schönen Dank, die vergangene Woche da waren in Augen. Ich wollte übrigens auch in Malterdingen sein, aber konnte nicht. Hatte da eine kleine Grippe. Das ist keine Ausrede, das war echt so. Aber morgen bin ich total fit wieder. So, dann am Mittwoch ist wieder dran Augen, die Diskothek Music Point. Donnerstag, 1.8. Spielberg, Festzelt, nee, Karlsruhe. Und Samstag, 3.8. Weil am Rhein, Techno und Haus und Stimmung in der Eissporthalle und Oberwinden im Elzachtal im Festzelt. Jetzt müssen wir das Gewinnspiel ganz kurz machen, weil ja, ich habe jetzt vor lauter Fatal die Zeit nicht mehr hier lang groß Faxen zu machen. Deswegen eine einzige Frage, das kommt jetzt gleich. Yo soy Superman. This is the rhythm of the night. The night. Yo, it's summertime. Wow. Jetzt geht es um alles. Es geht um die Wurst, um den großen Preis, um alles oder wieder nichts. Alles auf die Plätze, fertig. Jetzt die große Frage, wie heißt dieser Mann, der folgende Tat vollbracht hat? Im Regional-Highschool-Football? Wer schaffte da 4 Touchdowns in einem Spiel für Polk High School in den Chicago-Stadtmeisterschaften? Wer war das? Das ist die Frage. 5, 4. Ruf mich an, 0138 8000. Hey! Summer Day Chest. So, 1:51 Uhr. Die Frage habe ich noch nie gestellt. Jetzt habe ich in der Leitung die Jutta aus Flehingen. Jutta, grüß dich. Hallo. Bist du auch noch eine richtige Nachtschwärmerin, so kurz vor 2? Ja, sicher jeden Tag, Charlie. Das ist ja wunderbar. Da bist du in der Stammhörerin. Ja. So, dann weißt du es natürlich. Wer war das? Der El Bandi. Yay! Yeah! Genau, das ist es. Jutta, das gibt den CD, bleib dran. Damit für alle, die es nicht gewusst haben. Einspielung. Im Regional-Highschool-Football? Wer schaffte da 4 Touchdowns in einem Spiel für Polk High School in den Chicago-Stadtmeisterschaften? Die richtige Antwort wäre... Al Bundy! Wer hätte das gedacht? Es ist Zeit für den Bundy-Strafruf. Genau, ab jetzt hier. Die Leute kennen dich zwischenzeitlich, dass du, die wissen langsam, dass du ein riesengroßer Loser bist, oder? Also bringt mir eure Alten, eure Fußkranken, eure verschrumpelten Massen, die im Bus nur den halben Preis bezahlen. Bringt sie mir alle her. Eure 70-Jährigen, eure 80-Jährigen, eure 90-Jährigen. Bringt sie mit ihren Stöcken, ihren Gehhilfen und Rollstühlen. Ich mach sie alle fertig. Jetzt bist du wieder stark. Blue Jeans. Macht schon mal wieder 1.56 Uhr. Der liebe Charlie macht ein bisschen länger heute. Mein Nachfolger, der Chris, steckt ein bisschen im Stau. Hallo, Chris. El, du bist nicht frech, weil sie dich erraten haben. Du wirst schon wieder frech hier. Hör zu, lass dich nicht aufhalten. Das werden wir gleich sehen. Pass auf. Kelly, leg mir bitte eine Platte auf hier. Was ist eine Platte? Oh nein. Kelly. Für dich nenne ich Schwangere. Und weiter geht es. Schlag auf Schlag. Man bleibt unbedingt dran. Nach der vollen Stunde habe ich für alle, die in Richtung Urlaub fahren, eine kleine Sache, die Reise gen Italien. Kennt ihr das? Ihr werdet euch kringeln. Radio Regenbogen. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank.

1:29 Radio Regenbogen Verkehrsservice A5 Karlsruhe Richtung Basel. Zwischen Rastatt und Baden-Baden. Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung. 8 Kilometer Stau. Umleitungsempfehlung ab Rastatt über die U22 bis Baden-Baden. Und A65 Karlsruhe Richtung Ludwigshafen zwischen Kandel Nord und Rohrbach. Vollsperrung nach Verkehrsunfall. Wiederhole A65 Karlsruhe Richtung Ludwigshafen zwischen Kandel Nord und Rohrbach. Vollsperrung nach Verkehrsunfall. Radio von hier, Radio, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Er ist einfach unbeschreiblich. Das ist ja auch okay. Wunderbar, aber mein Freund, er ist nicht okay. Überall her rufen sie an, zum Beispiel in Speyer, da sind sie in ihren Seen, da feiern sie Geburtstag. 200 Leute haben sie gesagt, ey, da müssen wir hin, ha? Komm. Lasst mich mitfeiern. Ja, da werden wir mitfeiern, aber nein, lieber nicht. Wie ist denn bei euch, wenn ihr Geburtstag feiert? Erzähl mal. Mom holt ihr Akkordeon raus und spielt Lieder aus ihrer versauten Jugend. Ehrlich, Kelly, ja? Und Dad sagt, will einer von euch mal mein Klo sehen? Die Spülung reißt euch den Arm mit runter. Nee. Aber ihr ladet mich mal ein, wenn ich Geburtstag habe, oder? Schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Ehrlich, Peggy, komm auf. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Schrecklich nett, diese Leute, diese Familie, ehrlich. Thank you. Hallo Blondis. Vergangene Woche. Schauplatz, eine Tankstelle. Eine Blondine kommt zum Tankwart und bittet ihn um ein Draht. Sie sagt nämlich, sie hat einen Schlüssel stecken lassen im Fahrzeug, dass man da einen Knopf hochzieht, durch die Scheibe durch, irgendwie mal probieren. Ich stehe gerade um die Ecke, hat der Tankwart gesagt, ja gut, ich gebe Ihnen den Draht mit, aber es ist mein letzter Schweißdraht. Bringen Sie ihn bitte in einer halben Stunde wieder. Die halbe Stunde geht vorüber, nach Schwermann, sie kommt nicht. Nach einer Stunde schickt der Tankwart seinen Gesellen los. Der kommt nach einer Stunde zurück und lacht und lacht und lacht. Sagt er, Meister, das müssen Sie gesehen haben. Die Blondine steht außen am Fahrzeug und tut mit dem Draht rumpolen und versucht, den Knopf hochzuziehen. Eine zweite Blondine sitzt im Auto und sagt, mehr links, mehr links, mehr links. Ja, da hat der Meister auch gelacht, aber das war noch gar nichts, sagt der Geselle. Dann hat nämlich die Blondine gesagt, die drin hat, mach jetzt endlich ein bisschen schneller. Es kommt gleich zu regnen, wir müssen es verdeckt zumachen. Das ist zu viel Nachtschwärmer. Hallo Blondes. Kelly, was sagst du dazu? Schon, das ist nicht Kommando Tom, aber klingt ähnlich. Etienne Picard, get up! Genau, so hört sich's auch an. Kelly, das könntest du gewesen sein in dem Cabrio, oder? Das ist derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Trotzdem, ich komme nicht ins Gefühl los, dass du das sein könntest, oder? Irgendwie stinkt mir das langsam. Ich bin in der Krise. Ich muss was Verrücktes tun. Was denn? Etwas Galaktisches. Ja. Und dafür werde ich kämpfen, mit jeder Brust an meinem Körper. Maximum Music Radio Station.

Radio Regenbogen, der Gewinnspiel. So, jetzt haben wir schon fast 10 in der Brenn zusammen, Nachschwimmer. Und da brauche ich nur 5. This one is dedicated to all the ravers in the nation. Das kommt aber davon, weil ich einfach manchmal nicht aufhören kann. Ich kann nicht aufhören! Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Hallo, Seffer? Hallo, Seffer? Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Seffer, Seffer, hallo, hallo, Seffer, Seffer, Seffer, hallo, Seffer, Seffer, allen Balletti. Hallo, Seffer, Seffer, hallo, hallo, Seffer, Seffer, Seffer, hallo, Seffer, Seffer, allen Balletti. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Der Tore geht dazu. Ruderboot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Seffe. Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt hier? Alles verletzt, kein Problem. Der Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Paletti. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Paletti. Alles Paletti. So, Dieter aus Legels, was bei Willstedt in Nähe von, sagen wir mal, Offenburg, Kehl. Dieter. Ja? Bist du da? 5 in der Bretten wollen wir von dir hören. Dune. Das Modul. Das Modul. Scooter. Ganz genau. Mr. President. Noch besser? Robert Miles. Ja, yeah! Legen bitte auf. Yes! Hey, hey, hey! Und schon geht's wieder ab! Das ist jetzt die Manuel Top, die gibt es schon fast ein Jahr nach Jammer und immer nur auf Platte. Und jetzt erst haben sie auf CD rausgebracht. Jetzt haben wir kurz die Termine von Charlie 2000. Heute Abend, heute Samstagabend, 20. Juli, da ist der liebe Charlie selbst in Malterdingen. Da haben wir ein Open Air. Malterdingen, das ist Autobahn A5, Ausfahrt Riegel. Gleich unweit der Autobahnausfahrt Sportgelände Malterdingen. Dann am Montag, den 22., da ist dran Heuweiler Festzelt. Zwischen Denzlingen und Glottertal liegt das nähe Freiburg. Am Mittwoch, den 24., Augen Music Point, ist der liebe Charlie. Und am Freitag, den 26., Heitersheim, also heute in einer Woche, südlich von Freiburg. Und nicht vergessen, 3. August, Weil am Rhein. Eissporthalle. Jetzt wird es wieder zeitlich eng hier. Der Hammer des Monats bei. Den muss ich noch bringen. Yeah! Okay, roll. Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know. Allen ein schönes Wochenende. geht jetzt dann weiter mit meinem Kollegen Christoph. Und da gibt es auch wieder Gruß und Kuss und Grüße. Er will sich nie verabschieden, er ist sauer. Noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Langsam findet der Tag sein Ende. Du wirst es überleben, Ella. Und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt einer blau. Wir haben uns einfach bisher verfehlt, Ella. Ja, bis jetzt mit jeder Kugel. Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den Ohren. Steh ich schon da, wochenlang lag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Das war die Sendung mit Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. In der Zeitung, da haben's geschrieben, da gibt's eine Szene, da musst hin. Beteiligt waren auch eine Blondine. Kelly, sag tschüss. Ohne Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Wetter von hier, sommerlich und trocken wird es morgen sein. Tageshöchsttemperaturen um 30 Grad. Jetzt, was in der Welt passiert und hier interessiert. Mit Max Lehrer.